Christian, Karl? Läuft die Platte? Ja, okay. Ich fange jetzt an zu singen, Christian. Pass auf. Christian Karl Kunilingus ist furchtlos und stark. Ein Held im Captain Hemd, wie jeder ihn mag. Nur eine Sache gibt's, die ist sein Kryptonit. Die haut ihn um, die macht ihn schwach, die nimmt ihn mit. Christian Karl Kunilingus kommt nicht unter den Hut. Er hat's tausendmal probiert, er ließ nichts unversucht. Alle Postfrauen, Bedienungen und Kassiererin hat er angelacht, doch sie schauten nicht hin. Mit ner Rede zu brillieren wäre eine tolle Idee. Doch er sagt, ich kann nicht reden, wenn ich bei ihnen steh. Egal ob weiß, schwarz, groß, klein, dünn oder dick. Glaubst du, eine Frau lädt Christian Karl nur einmal zum Kaffee? Es ist frustrierend, antiquierend, wenn er schaut und sie rennt. Er ist gelähmt, wie gegossen in Zement. Christian Karl ist allein. Verdorren, gieß sie, sonst wirst du verworren. Verschrumpelte Gurken im Garten, die auf Bewässerung warten. Pampelmusen zum Streichen, ebenso Bucheckern und Eichen. Die Seife, sie ist nicht mehr glitschig, das war wohl niemandem wichtig. Linde Krümel ist ein Phänomen. Sie kann den Herren der Schöpfung auf die Eier gehen. Die süße kleine Sigi sagt jedem ins Gesicht, dass er ein Arschloch ist, weil sie meint, dass es so ist. Ihre Messlatte ist dabei ziemlich kriminell. Sie urteilt verdammt hart und oft vorschnell. Zu arrogant, zu sexsüchtig, zu SM, zu pervers, zu eingeschränkt oder zu gehemmt. Sigis Liebesleben ist deshalb als andere als heiß. Genau genommen liegt es auf Eis? Auf Eis. Ihre Direktheit ist die gnadenlose Schwäche. Beschert ihr Veilchen, gebrochene Knochen, schlaflose Nächte. Sie ist heiliger Garten, braucht dringend einen Zufluss. Vom Austrocknen rettet Kunilingus. Oh, alte Dinge verdorren. Gieß sie, sonst wirst du verworren. Verschrumpelte Gurken im Garten, die auf Bewässerung warten. Pampelmusen zum Streichen, ebenso Bucheckern und Eichen. Die Seife, sie ist nicht mehr glitschig, das war wohl niemandem wichtig. Die auf Bewässerung warten, Pampelmusen. und streichen, ebenso Bucheckern und Eichen. Die Seife, sie ist nicht mehr glitschig, das war wohl niemandem wichtig.